Die Delegierten für die Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation besuchten Mangyongdae, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung. Sie besichtigten ferner den Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg der Songsan, das Historische Museum der Jugendbewegung und den Palast der Wissenschaft und Technologie.